Zur Gratulation zum erfolgreichen Verlauf des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas fand am 7. Juni in Nepal ein gemeinsames Seminar statt. Daran nahmen teil die Persönlichkeiten der Parteien, Organisationen und der Soziologie-Studiengesellschaft sowie die Massen in Nepal. Auf dem Seminar wurde zuerst über den Verlauf des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas informiert und gab es dann Reden. Die Redner beglückwünschten Genossen Kim Jong-un zu seiner Wahl zum Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas und betonten, der 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas, der für die Koreaner und für die fortschrittlichen Menschen der Welt von großer Bedeutung sei, sei ein großes Treffen der Sieger und des Ruhms gewesen, bei dem der einmütige Zusammenschluss des koreanischen Volkes und die Kraft eines politisch-ideologisch starken Landes und einer Militärmacht vor aller Welt nachhaltig demonstriert worden seien.